Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Nummer 32. Ich stehe hier am Rande von Dosenhausen an einem Feld. Ruinen ehemaliger Gehöfte, verdorrtes Land, Tundra-Wüste, Bodenerosion. Ab und an das Gerippe eines Ackergauls und alle 1000 Meter ein Windrad, das wegen des anhaltenden Sturms die Flügel gestreckt hat. Stattdessen Windhosen, die mit ihren quirligen Staubfingern bedauernd die tote Erde, die Gräber toter Pferde streicheln. Die Garage ist verschwunden. Einzig übrig ein gesandstrahltes Fahrzeug, was mit laufendem Motor traurig auf dem Acker steht. Gleich fährt es davon in den Sonnenuntergang, in die Weiten des Nichts, denn es wird verkauft für 350 Euro. Ein geschichtsträchtiges Fahrzeug mit verschlissenen Sitzen, einem hohen Kilometerstand, gar nicht mehr so viel PS an irgendjemand, der es zu schätzen weiß. Die Welt dreht sich weiter und die Pferde sind immer noch tot. Genauso tot wie die Hoffnung eines Einzelnen, die sich nicht erfüllte. Apropos Hoffnung. Die Nordseetaufe 2020 ist abgesagt. Nicht seit eben, sondern schon ein paar Tage länger. Der Alex hat es abgesagt, weil er meinte, es wäre zu riskant und da pflichte ich ihm bei. Richtig gemacht, recht so. Mit gut 100 Menschen auf dem Schiff, mit Maske, insbesondere im Innenraum, halte ich nicht für sehr geschickt und ein Abstand ist da auch nicht einzuhalten. Insofern, in der Regel wird da viel gegessen. Das ist dann schwierig mit Maske. Somit würde es nicht unbedingt viel mit Verzehr geben oder man müsste dafür rausgehen, das wäre dann auch nicht so toll. Ich denke, nö, lassen wir besser. Und bei Wellengang, gegebenenfalls Seekrankheit und Maske wird es dann auch nicht ganz so geschickt. TJ hätte Vorbehalte aufs Schiff zu gehen. Er hat zwar seine Buchung nicht storniert, aber er dachte so, Urlaub machen in Nordfriesland, geile Sache, aber aufs Schiff mit so vielen Leuten unter diesen Umständen wahrscheinlich eher nicht. Seitdem sind ein paar Wochen ins Land gegangen und auf Twitter kamen dann ein paar Bilder rein aus TJs Twitter-Blase, die Fotos von der Adler Express gepostet haben. Ja, da wurde es für ihn schon ein wenig sentimental und als dann noch die Bilder von Hoge kamen, war es dann für ihn ganz vorbei. Er freut sich ganz furchtbar auf den Oktober, sprich auf die ausgefallene Nordseetaufe, wenn er denn dann oben im Norden ist, hat aber auch ein wenig Sorge, dass es möglicherweise ausfallen könnte und wieder ein Reiseverbot ausgesprochen wird, sodass er dann nicht in den Norden fahren darf. Unterdessen hat der Alex mitbekommen, dass der eine oder andere Teilnehmer der Nordseetaufe wohl doch oben im Norden sein wird und fragte dann auf Twitter, wer denn trotz der Absage der Nordseetaufe trotzdem nach oben kommen würde. Er könne 4 Alpakas besorgen, so zum Gassi gehen. Diese bekommt er von einem Gastronomen, der im Rahmen einer Nordseetaufe in Zusammenhang mit Bärchenwurst traurige Berühmtheit erlangte. Der TJ hat da allerdings diverse Vorbehalte. Alpakas sind die derzeit knuddeligen Tiere, die überall furchtbar gehypt werden. Aber wer jetzt gerade nicht weiß, was Alpakas sind, die sehen so ein bisschen aus wie kleinere Lamas oder vielleicht kann sich der eine oder andere an die Werbung erinnern, wo zu eingängiger Musik Leute im Hintergrund feiern, alle haben ein Glas eines fragwürdigen Prickelgetränks in der Hand, das wird wohl irgend so ein Sektderivat sein und vorne durchs Bild hüpft dann ein rosafarbenes Alpaka mit grenzdebilem Grinsen ums Maul. Ja. Und mit so etwas möchte der TJ nicht Gassi gehen. Woraufhin er dann schrieb, ja, nee, also er wäre ja nicht für so ein Alperdingsgassi, frug aber, wie sie denn gegrillt schmecken würden. Das hat Alex aber nicht gefallen und er bat sich aus, die Tiere nicht zu grillen. Zwischenzeitlich ließ sich aus der Twitter-Blase vernehmen, dass auch der Herr Tünnes oben weilen könnte und dieser ist ja bekanntlich dem Grillen gar nicht so sehr abgeneigt. Er fand auch, dass ein Alpaka in Pfefferminzsoße sehr delikat sein könne. TJ meinte dann wiederum, dass er sich auf Smoken gegebenenfalls eingelassen hätte, weil jemand anders meinte, dünsten, man könne sie auch dünsten. Ein anderer schrieb dazu, wir graben im Garten ein Erdloch zum Grillen mit Abdeckung zum Smoken, woraufhin Tünnes einwand, dass es ja ein Erdloch mit Feuer sei und wir dann doch wieder beim Dünsten wären, was ihm ja nicht so sehr gefällt. Außerdem würde er sich fragen, ob man dafür jetzt einen Smoker mit in den Norden schleppen sollte. Diese Frage beantwortete jemand anderes mit dem Hinweis, dass es ja Smoker auch auf Anhängern gäbe. Das heißt, ein Smoker auf Anhänger zum hinters Auto hängen. Und in diesem Zusammenhang erinnere ich doch eine Geschichte, die sich vor ungefähr 8 Jahren zugetragen hatte. Da saßen TJ und Tünnes im Garten. Tünnes hatte ein herrliches Stück Fleisch gegrillt und sie sinnierten darüber, wie es denn irgendwann bei einem anderen Event sein könne. Mit Smoker und Hochsitz. Doch hört selbst. Ich würde sagen, läuft. Boah, war lecker. Echt? Hast du lecker gemacht. Ach Quatsch. Doch, hast du lecker gemacht, ehrlich. Muss ich total neidisch zugeben. Ich hätte ja nicht gedacht, dass hier so ein Kugelhupf, nee, Kugelgrill mit Bratometer und Schnickschnackschnuck und Durchluft und dass man da so leckeres Fleisch rauskriegt. Ach Quatsch. Doch, war lecker. Ja. Und das nächste Mal, da machst du dieses Pulled Pork. Pulled Pork heißt Pulled das. Pork? Ja. Ja, du hast das ja eh mit diesen Anglizismen, ne? Mit diesen Anglizismen versus Germanismen. Meinst du? Lehnwörter, ja. Ja, aber da bist du doch der Richtige. Nee, ich mag das ja nicht. Ich sag ja immer Kindergarten und nicht Kindergarten. Ach. Und ich sag ja Oktoberfest und ich sage nicht Oktoberfest. Ja. Und ich rede auch nicht von Delikatessen und Schnitzel und Bratwurst und Schnaps und so, ne? Bitte was? Lalle ich eigentlich wieder? Nee, du hörst dich noch relativ nüchtern an. Okay. Du hast ja auch nur irgendwas... Ah, du sollst vielleicht mal nicht Fanta ohne Zucker, sondern mit Zucker trinken. Das letzte Mal soll ich gelallt haben. Verwechseln die uns? Puh, keine Ahnung. Da hatte ich doch das Bier. Ja, ist ja egal. Ja, du hast gesoffen wie ja, und, Gutes. Und du hast daneben deswegen geschossen. Ich habe getroffen. Ach, komm. Hör doch auf. Hör auf, ich habe getroffen. Das Ding da. Du hast den versemmelt. Warum bist du eigentlich das letzte Mal nicht gekommen? Hier von wegen, hat hier doch bestimmt wieder zu sehr geregnet, ne? Nee, habe ich überhaupt nicht. Mein Auto war weg. Ach, hör auf. Auf einmal fährt einer mit meinem Auto arbeiten und kommt nicht pünktlich wieder. Ach, du hast... Und schon sitze ich da und der TJ heult wieder rum. Das war garantiert nur, weil das geregnet hat. Du hast nur wieder rumheulen wollen. Ach, du stülpst dir doch sonst immer diesen komischen Gummifrosch vorne auf die Flinte, dass das nicht in den Lauf reinregnet und so. Und das ist ja auch kein Wunder, dass deine komische Büchse dann auch nicht mehr trifft. Schieß dir doch mal so einen Waschbär so. Dann hast du einen flauschigen Überzug für die Optik. Dann ist die auch nicht immer so beschlagen. Aber die Wildsau eben hat dir geschmeckt, oder was? Ja, die war ja auch lecker. Ja, also. Die Wildsau auch war lecker. Ja, nee. Kann ich noch was haben? Nee, nächste Mal, wenn wir hier Hochsitz on Tour machen, dann... Machen wir wieder Wildschwein. Hochsitz on Tour. Mhm. Ja, das wäre mal geil. Ja. Lass uns da später drüber sinnieren. Lass uns erstmal was haben wir Kommentare gekriegt? Mobilen Hochsitz? Mobilen Hochsitz. Wir wollten doch erstmal auf dem Grill-Event testen, oder? Unseren mobilen Hochsitz. Ja, aber noch haben wir ja keinen. Ja, wir haben noch keine Einladung zum Grill-Event, ne? Und wir haben auch noch keinen mobilen Hochsitz. Da gibt es ja jetzt diese Crowdfunding-Projekte, weißt du, so. Also, Wir bräuchten einen Hochsitz auf dem Hänger, so mit TB-Nummer, weißt du, so richtig, so wie der alte, den wir so im Hähnchenhäuschen hatten. So quasi nur auf so einem Hänger, so zum Dranpokeln ans Auto und dann nehmen wir den mit, dann kurbeln wir den nachher hoch, weißt du, mit so einem Scherer. Ach nee, das ist albern. Nee. Okay. Wir sollten lieber zusehen, dass unser Smoker hinten am Auto hängt. Die mobilen Hochsitze, da können wir uns einfach oben aufs Dach von dem Sprinter setzen. Das ist auch okay. Wir kommen, wenn wir zu dem Grill-Event fahren, Podcast on Tour, Hochsitz on Tour, nehmen wir den Smoker mit, damit wir vernünftig Fleisch grillen können. So, dieses Pulled Pork von dem Bullet Pork oder dieses Wildschwein, was du eben gegessen hast. Ja. Also, eine vernünftige Sau muss 6 Stunden auf dem Grill liegen, ansonsten ist die nicht. Da brauchen wir aber eine große Kühltruhe, um das mitzunehmen, ne? Ihr passt ja in den Sprinter rein. So eine doppelte Kühltruhe passt ja rein. Und wenn du die vorher halb voll mit Crunch-Eis machst, hält die auch schön kalt. Und außerdem hast du Stromanschluss auf dem Campingplatz. Hast du dieses kleine ferngesteuerte Bötchen noch? Weil wenn dann das ganze Eis geschmolzen ist, dann können wir in dieser Truhe noch ein bisschen mit dem Bötchen fahren. Ich habe eine ferngesteuerte Ente. Ja, das ist obercool. Ja, habe ich Fleisch auch. Fleisch raus, Ente rein. Quack, quack. Ja, alles genau. Super. Das wird ja dann richtig spitze. Ja, das könnten wir machen, ne? Guck mal, jetzt kommt der Geruch wieder hier rüber. Das letzte Stück Fleisch geht gerade an den Sohn weiter. Ja, geht weg. Geht weg. Ja. Ja, aber das ist genau, dann haben wir nämlich, also Gemüse lassen wir weg, ne? Beilagen sind doof, wir machen Fleischbeilagen. Ja, das ist auch total ungesund. Wir brauchen im Prinzip, wenn wir ankommen, freitags, abends, müssen wir anheizen. Müssen die ersten Buchenscheite drauf zum Anheizen. Dann kommt als erstes das Bullet Pork rein. Genauso wie die Rippchen, die ja auch über Nacht brauchen, damit du am nächsten Morgen was zum Frühstücken hast. Damit du abends was essen kannst, müssen wir dann das vernünftige Brett haben, damit wir uns ein paar Burger braten können. Weil Burger geht schnell, die hast du in einer halben Stunde fertig. Ja. Und am nächsten Morgen fängst du dann an mit Spare Ribs zum Frühstück. Das wäre, glaube ich, okay. Gegrillte Pepperoni sind auch total geil obendrauf. Die machen nochmal so schön, bringen Schärfe da wieder dann mit rein. Brauchen wir aber noch so ein anderes Ding in dem Sprinter für, weil... Was denn? Ja, Klo. Ja, können wir mitbringen. Kann man machen. Ist ja kein Thema. Unsere Sofas müssen wir auch mitbringen, unsere Sofaecke. Damit wir drauf schlafen können. Nee, schlafen ist ja nicht. Du musst ja alle halbe Stunde dein Fleisch neu einstreichen. Also einer schläft und einer wacht über das... Genau. Genau, dann klaut das auch keiner. Der Feuerwache macht, muss halt auch... Klaut das auch keiner. Ja, vor einer klaut dir das Schwein, ne? Wäre ganz schlimm. Geht gar nicht. Wie ist das eigentlich hier mit diesen Wildkameras in Holland? Ist das da erlaubt oder verboten? Dann können wir den Scheiß nämlich komplett überwachen. Ich glaube, da ist das doch erlaubt. In Deutschland sollte... Dann machen wir das. Dann hänge ich die dran. Dann hänge ich die dran, so hinten an das Auto und dann nehmen wir das auf und... Aber ich glaube, da gehen wir nochmal drauf ein hier auf diesen Hochsitz. Das müssen wir mal ein bisschen breiter machen. Ja, und wir brauchen ein Grill-Event. Ne? Wir wissen noch nicht, wohin sollen. Ja. Und dann grillen wir uns da durch. Aber so ein richtig schickes, ne? Nächstes Jahr dann? Nächstes Jahr. So was Schickes, vielleicht an einem See? Mit wenig Mücken? Das geht nicht. Also. Aber wir können uns doch hier Mücken, Schreck und alles mitnehmen. Diese Strom. Lustigen... blauen Dinger, weißt du, wenn die rein so britzel. Ja, die sind cool. Die sind so britzel. Ja, und dann gibt es hier auch... Da machen wir ein Mikrofon dran, dann haben wir das. Dann gibt es auch so Stinkekerzen. Ich glaube, die helfen nicht, die stinken nur. Aber da können wir auch alles mit vollstellen. Ja, das ist dieses D-Zeugs, was die auch damals in Vietnam hatten, dieses Anti-Mücken-Zeugs. Das rührst du in so einen Talg rein und dann machst du einen Docht rein und dann kannst du das verbrennen. Das ist toll. Irgendwann haben dann alle Nasenkrebs, aber kein Problem. Hauptsache keine Mücken. Ja, super. Ja, nee, aber dann können wir mit unserem Smoker da anrücken, ne? Das wäre cool. Smoker, Sofa, ultra cool. Teppich, Beamer noch mitnehmen, müsst ja Pong spielen. Am Himmel. Am Himmel, in den Wolken. In den Wolken. Ja. Pong in den Wolken. Pong in den Wolken. Das wird Kult. Ja, das geht gut. Das hätte was. Ja, ja. Kühltruhe mitnehmen, passt alles rein in den Sprinter. Jeder, der dabei sein will, Crowdfunding. Meinst du? Nichts auf dieser Aber Welt. Aber Crowdfunding heißt ja, wir müssen erstmal Kohle bestimmen, die wir haben wollen. Das können wir primär nicht hin. Stimmt. Weil was das kostet, keine Ahnung. Kilo Fleisch kostet nichts. Nee. So. Holz aber auch da. An dieser Stelle erlaube ich mir eine kleine Unterbrechung wegen eines Einwands. In Südamerika ist das Alpaka zum Beispiel ein wichtiger Wolle- und Fleischlieferant. Hier preislich vergleichbar mit dem Kobe-Rind. Das heißt, Fleisch kostet nichts, ist bei Alpakas so einfach nicht zu sehen. Geschmacklich ist es jedoch eher vergleichbar mit dem Geschmack von Schweinen. Zudem ist es sehr fettarm und sehr proteinreich. Also eigentlich super geeignet zum Grillen. Das meinte übrigens auch ein französischer Rôtisseur, der in Marokko seinerzeit ein 550 Kilogramm Dromedar im Ganzen auf einem Grill grillte. Er rühmte sich damit, das größte Mechuvi, wie auch immer das ausgesprochen wird, der Welt gegrillt zu haben. In diesem Zusammenhang meinte auch eine Twitterin, es könne sich um eine sehr haarige Angelegenheit handeln, wobei mir dazu die Idee kam, dass man innerhalb eines Workshops die Wolle spinnen könne, dann hätte man genug Material, um im Nachhinein einen Namen Stickesch auszulegen. Das wäre das Alternativprogramm für die Nordseetaufe. Wer weiß, vielleicht findet Alex Gefallen daran. Doch hören wir erstmal weiter, was damals 2014 am Wildschweingrill passierte. Wir müssen einfach nur wollen und machen. Man muss uns überzeugen, dass wir es wollen. Man muss uns überzeugen. Wir müssen uns überzeugen, dass wir es wollen. Dann können wir es machen. Ja. Weil Geld kostet nicht. Crowdfunding brauchst du nicht. Ich habe auch schon mal gesagt, also wir haben jetzt ja letztens, ich weiß gar nicht, wo das war, war auch anlässlich eines Megas, ich glaube, es war sogar Frankfurt, da haben mir ein paar Leute gesagt, sie hätten gerne, dass ich mal nach, also in Osten zu diesem Megafon komme. Hä? Ja. Ist das? Ja, das ist auch irgend so ein Event. Aha. Und da habe ich gesagt, ja, würde ich ja, wenn ihr mir da so einen amerikanischen Trailer hinstellt, also diese King-Size-Klasse, diese so ein richtig großes Ding, weißt du, wo ich dann so meine 35 Quadratmeter Wohnfläche so mit Schnickschnack. Ein Airstream. Also wenn ich so ein Ding dahin, wenn ihr mir so ein Ding dahin stellen, dann komme ich da gerne hin und dann residiere ich da und alles super. Ein Airstream. Hat bis heute keiner gemacht. So, und gut. Er weiß also nicht, was man hat mich ist. Doch. Er ist ein Bauer vom Land, Entschuldigung, liebe Gemeinde. Das, weißt du, ist ja auch wurscht. Jetzt macht er weiter. So ein Ding. Ja, so ein Ding. Dann hätte ich, dann wäre ich ja, ne? Und ein alter Triumph. Kriege ich aber nicht. Auch, Leute. Nö. Auch kein Eriba. Nix. Ja, und wenn man jetzt will, dass wir mit Smoke, dann muss man es auch überzeugen. Aber wir müssen sagen, was wir wollen. Was überzeugt uns denn? Was würde dich überzeugen, dass wir es machen? Ach, wir brauchen nur genug Fleisch und einen Grillplatz. Also einen Platz, wo wir uns hinstellen können. Das ist jetzt super. Ja. Hey, ich habe da vorne mal gerade ein Stück Wiese geschottert, Grillplatz. Kommst du? Ja, müssen, hallo? Wir brauchen 3x4 Meter und müssen ein paar nette Nachbarn haben und müssen was zu feiern haben. Da war das schwarze Fotoalbum mit dem silbernen Knopf. Und TJ hat krude Bilder im Kopf. Ja, so kann es sein. Oder anders. Wir werden es erleben. Ja, wie der Jack schon sagte, ich freue mich wahnsinnig auf die Sache da oben und kann nur hoffen, dass mir Corona keinen Strich durch die Rechnung macht. Die Holde freut sich übrigens auch. Und wir hatten schon vor, uns mit ein paar Leuten zu treffen dort. Möglicherweise kommt uns auch noch K1 mit Freundin besuchen, wir werden sehen. Und dann können wir uns auch eine schöne Zeit abseits der Nordseetaufe machen. Vorausgesetzt, man kann zum Beispiel nach Dänemark, vielleicht eine Runde nach Römm auf den Strand und auf dem Rückweg bei Anis vorbei. Das hätte schon was. Ja, ganz abgesehen davon, dass man vielleicht auf die Hamburger Hallig spazieren könnte oder schauen, ob eins der Adlerschiffe gerade eine Fahrt nach Hoge macht. Also es hätte insgesamt schon einen gewissen Reiz und es wäre sehr, sehr schade, wenn das mit dem Reisen zu diesem Zeitpunkt nicht mehr klappen könnte, weil einige Leute meinen, sie müssten jetzt Party machen und damit dem Rest der Gesellschaft den Spaß verderben. Ja, also ihr hört, es gibt auch eine Alternative. Es muss nicht immer Alpaka grillen sein, aber mit Alpakas Gassi gehen schon gar nicht. Vielleicht lässt sich Alex ja noch überreden, ein kleines Loch in seinem Garten zu bauen oder einen mobilen Grill anzuschaffen, dann könnte das eine sehr, sehr lustige Alternative werden. Ja, die Nordseetaufe auf ein ganz anderes Niveau heben. Na Alex, wie sieht's aus? Und man solle ja auch nicht sagen, Geocacher sei nicht findig. Ich kann mir vorstellen, dass ein solches Programm auch vielleicht schon wieder zu viel Publikum anlocken könnte. Man müsste es also doch im kleinen Kreis, wobei, wenn man jetzt natürlich so ein ganzes Alpaka grillt, das wäre schon eine ganze Menge. Im kleinen Kreis kriegt man das auch nicht mehr so gegessen. Aber der Alex hat ja einen großen Garten. Oder wir treffen uns alle irgendwie mit dem großen Stück Fleisch nachts am Hafen. Da hätte man dann auch eine Menge Platz, wenn man denn dahin darf. Ja, Fragen über Fragen. Das heißt, die Details müssten dann gegebenenfalls noch geklärt werden, wenn dann Interesse besteht. Aber das sollte ja für Alex als Super-Event-Manager überhaupt kein Problem sein, das möglicherweise auf die Reihe zu bekommen, wenn er denn möchte. Aber ich befürchte, das mit dem Alpaka-Grillen wird dann nichts. Vielleicht trifft man sich ja dennoch. Es wäre schön. Und mit dieser Bombensensation endet diese Folge, Episode, weiß der Geier, wie es jetzt richtig heißt. Ich verstehe das immer noch nicht. Und wir werden gucken. Vielleicht bietet sich sogar die Gelegenheit, dort oben im Norden noch eine Aufnahme zu machen, gegebenenfalls mit Bild. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier ist es echt heiß. Nasse Dosen überall und nur schimmlige Logbücher. Komm nach Dosenhausen, Mann, hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon oder steckst du deinen Namen? Komm nach Dosenhausen, Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche, Giga, Tralala, Jack und TJ auch schon da. Ich meine, Pullet Alpaka hätte ja auch was, ne? Pullet Alpaka. Ich meine, das ist natürlich eine ganz andere Nummer als Pullet Krabben. Hört sich auch besser an als Pullet. Pullet? Pullet? Oder einfach nur gegrillt? Also bis zum Hafen würde es definitiv nicht kalt werden. Also das ist so ein großes Stück, das würde nicht kalt werden. Und man könnte es ja auch in ein paar Rollen Alufolie einwickeln. Also grundsätzlich, wenn man möchte. Das hätte schon was. Das hätte echt was. Aber Alex, sei beruhigt, wie der Tünnis schon schrieb, niemand hat die Absicht, ein Alpaka zu grillen. Jedenfalls nicht bei dir auf der Nordseetaufe. Dennoch hoffe ich, dass sich einige Leute vielleicht bei dir treffen können und dass wir eine ganze Menge Spaß haben werden. So nebenher. War ja jetzt auch alles nicht so ganz ernst gemeint, ne? Also nicht so ganz. Bis in ein paar Wochen, so Gott will. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.